7. Unter. Debaixo de. In, im Innern von. Dentro de. Schublade. A gaveta. Hinter, bei beweglichen Sachen. Atrás de. Tür. A porta.